und Schiff, hoch, mit Gift das mythische Set. Und war dein Vorfall Jude, stehst du auf unserer Liste. Hast du keinen Aria-Nachweis, bist du arschgefickt. Mein Schiff ruf dich dann sofort ins Arbeitslager schicken. Yeah.